Erstes Buch, 18. An Lollius. Von Briefe. Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Briefe von Horaz. Übersetzt von Johann Heinrich Voss. Erstes Buch, 18. An Lollius. Wenn ich genau dich erforscht, freiherziger Lollius, fließt du, schmeichelnder Höflingsart, dich zu leihn, wo du Freund dich bekanntest, weit wie der edlen Matron und der Buhlerin Farb und Gesinnung ungleich sind, so steht vom belistenden Schranzen der Freund ab. Solchem Fehl ist entgegen ein fast noch größerer Fehler. Rauigkeit ländlicher Sitte, so unfügsam wie beschwerlich. Die kurzborstige Schur und schwärzliche Zähne zur Schau trägt. Da Freimütigkeit heißen sie will und lautere Tugend. Tugend ist Mitte der Fehl und beiderlei äußerstem abwärts. Einer mit mehr denn erlaubter Gefälligkeit, der sich des Lachens fleißiget unten am Tisch, staunt so vor dem Winke des Gönners, hallt so jegliches nach und hascht die entfallenden Wort auf. Wie wenn ein Knab zurück, was der herrische Lehrer gesagt, halt, oder ein unterer Mime den oberen hebet in Demut. Jener Haderer dort, oftmals um die Wolle des Geißbocks, stellt sich mit Possen gewappnet zum Vorkampf. Himmel, o soll nicht mein Wort gelten vor deinem? Und was wahr scheinet, das soll nicht tapfer ich bellen heraus? Beut doppeltes Leben, mir widert's. Was denn gibt's? Ob Kastor geschickt, ob Dolichos mehr sei, ob nach Brundusium näher des Appius, ob des Minos Weg. Wen die verderbliche Lust der rasende Würfel entblößet, wen Stolz über Vermögen die Hofart kleidet und salbet, wer nach dem Pfennige lechzet mit unersättlichem Hunger, wer sich der Armut schämet und scheut, den, ob auch der Gönner prange mit zehnmal so viel Untugenden, hasst er verachtend. Hasset er nicht, er meistert. Und gleich der zärtlichen Mutter sucht er ihn weiser denn sich und tugendhafter zu bilden. Und fast redet er wahr. Mein Gut, wetteifre du nicht. Hält mit der Torheit aus. Du, Freund, hast ärmlichen Nachsatz. Keine zu bauschende Toga geziemt dem Begleiter. Wozu dich messen mit mir? Wem jener Eutrapelos dachte zu schaden, schenkt er köstliches Feiergewand. Denn ein seliger Jetzo wird er in stattlichen Röcken Entwürf und Hoffnungen brüten. Fort, dann schläft er zum Tag. Um die Buhlerin opfert er alles, Ehr und Pflicht. Aus Schulden versinkt er in Schulden. Zuletzt dann kämpft er im Fron und trottet zu Markt mit dem Gaule des Gärtners. Niemals forsche du aus die Geheimnisse deines Gebieters. Doch ein vertrautes Bewahr, auch mit Wein und Zorne gefoltert. Nicht Lob eigenes Lieblingsgeschäft, noch tadele Fremdes. Und wann jener zur Jagd aus will, nicht mache Gedichte. Dadurch ward die Verbindung der Zwillingsbrüder, des Zethus und des Amphion, getrennt, bis sie, die dem Rauen verhaßt war, schwieg die melodische Leier. Des Bruders Neigungen folgsam zeigt Amphion sich dort. Du, Folge des mächtigen Freundes, milderem Herrschergebot. Und sobald er zum Felde hinausführt, schwer mit ätolischen Netzen beladenes Saumvieh und Rüden, auf und entfalte die Runzel der unleutseligen Muse. Dass du zu Nacht mit schmausest die Kost, die mit Arbeit erkauft ward. Das war römischer Männer Beschäftigung, nützlich dem Rufe, stärkend Glieder und Leben. Zumal da du jugendlich blühst und rüstig im Lauf obsiegen dem Hund wie an Kräften dem Eber kannst. Noch füge dazu, dass Männerrüstungen niemand leicht anständiger führt. Wie laut umjubelt das Volk dich, wenn du die Treffen bestehst in dem Marsfeld. Endlich gestrengen Feldzug hast du als Bursch und kantabrische Kriege geduldet. Unter ihm, der die Adler enthebt, den parthischen Tempeln, jetzt, und wo etwas noch fehlt, den Italer Waffen es zuspricht. Dass du dich nimmer entziehst und ohne Entschuldigung ausbleibst. Ob du gleich nichts außer dem Takt und der Weise zu üben sorgst, doch treibst du zur Zeit kurzweil auf dem Gute des Vaters. Siehe, da teilt sich in Kähne das Kriegsheer. Actiums Seeschlacht wird nach deinem Befehl von feindlichen Knaben gebildet. Gegner ist dein Bruder, das Weiherchen Adria. Bis nun einen von euch mit dem Laube die rasche Victoria krönet. Glaubt nur einer, daß du in seine geschäftigkeit einstimmst willig mit hand und mund dein spiel auch lobet und preist er daß ich fortan dich ermahne wofern ein ermahner dir not ist was von welcherlei mann und zu wem du redest bedenk oft fliehe den allausforscher mit fleiß auch ein plauderer ist er kein stets offenes ohr hält fest das vertraute geheimnis und ein verlassenes wort fliegt unfolgsam dem zurückruf nicht verwunde das herz ein mädchen dir oder ein knabe drinnen im marmorpalaste des ehrfurchtheischenden freundes daß nicht der herr dich vielleicht mit des lieblings oder des mägdleins kleinem geschenk hochehr und vielleicht durch weigerung härme ehe du einen empfiehlst genau ihn betrachte damit nicht bald du nachher dastehest bei fremden vergehungen schamrot irren wir doch und stellen den oft nicht würdigen nun denn drückt ihn eigene schuld so entsage getäuscht der beschirmung daß du den ganz durchschauten versucht in lästerung rettest und dein schutz mit vollem vertraun ihn sichere denn so jenen mit giftigem zahne die schmähsucht naget o lieber merkest du nicht die gefahr die bald dir selber auch annaht dich und das deinige gilt's wenn die wand des benachbarten brennet und saumselige hilfe gewährt den entflammungen wachstum süß unerfahrenen deucht der bewerb um des mächtigen freundschaft doch der erfahrene scheut du weil auf der höhe dein schiff ist gib acht oder dich trägt rückwärts ein verändertes lüftchen launisch hast den vergnügten wer ernst und den ernsten wer froh ist ihn der säumt der geschwind und den raschen zur tat der gelassne wer von der mitte des tags fortzecht den klaren verlerner hasst dich lehnest du ab die gebotenen becher wie hoch du immer beteuerst dir schade des nächtlichen weines erhitzung nimm der umzogenen Stirn ihr Gewölk. Der Bescheidene mehrmals trägt des düsteren Sinns Anschein und der Stille des Bittern. Doch vor anderem lies und befrage du, Kenner der Weisheit. Welcher Gestalt du könnest geruhige Tage verleben. das nicht stets dich, arme, begiert, umtreib und verstöre. Nicht auch Angst und Hoffnung der kaum nutzbringenden Dinge. Ob die Trefflichkeit, Bildung der Kunst, ob Geschenk der Natur sei. Was doch mindre die Sorgen, was dich dir selber befreunde, was dich beruhige ganz, ob Ehr, ob süße Gewinne, ob ein gesonderter Gang auf einsamem Pfade des Lebens. Wann mich labet ein Trunk aus dem kühlen Digentia-Bächlein, welches Mandela sich schöpft, die von Bergfrost schaudernde Dorfschaft. Was wohl glaubst du, o Freund, dass ich fühl und bete mit Andacht? Sei mir, so viel nun ist, auch weniger. Leb ich mir selbst nur, was ich zu leben noch habe, wo mehr noch geben die Götter. Sei voll auf mir der Bücher und sattsamer Frucht auf ein Jahr lang Vorrat. Und nicht schwank in wechselnden Stunden die Hoffnung. Doch es genügt zu erflehn, was Jupiter beut und hinweghebt. Schenk er Leben und Gut, die Ruhe mir selber bereit ich. Ende von Brief 18.